Mit BMW-Motoren in ihren Wagen. Es ist 19 Uhr, das war der RSH-Report mit Cornelia Lillelund. Das Neueste aus aller Welt hören Sie bei RSH immer 5 vor. Ja, es ist genau 19 Uhr, Sie haben es gehört, und Radio Schleswig-Holstein ist wieder dran. Ich erzähle Ihnen die Temperaturen im Sendegebiet. List hat 15 Grad gemeldet, Schleswig 25 Grad, Neumünster 27 Grad, Lübeck sogar 28 Grad und Hamburg ebenfalls 28 Grad. RSH, RSH, Hot Hits. Radio Schleswig-Holstein. Moin, moin, sagt Ihnen Ihre Sabine Vesper. Got the Feeling. Und was gibt's heute? Den Konzertservice. Ich erzähle Ihnen, wer wo wann spielt und ob sich lohnt, hinzugehen. Wer einen königlichen Abend verleben will, muss weit reisen. Aber dafür ist dieses Konzert auch erste Sahne. Queen ist auf Tour. Und zwar am 1.7. in Zürich und am 21. und 22. Juli in Wien. Simply Red mit Come to My Aid. Und bevor es weitergeht mit dem Tourneeservice auf RSH, einen schönen Gruß von mir an. Naja, und wer ist noch auf Tour? Die Gruppe Vater, besser bekannt unter dem kölschen Namen Bab. Die ersten Erfolge heimsten die Kölner Buren ja übrigens schon 1979 ein. Richtig an die Öffentlichkeit ging es aber erst, als das Album Aufgetaut, also aufgetaut, auf den Markt schwappte. Sänger und Gitarrist Wolfgang Niedecken betont bei Konzerten immer wieder, dass das Publikum zwar gern mitklatschen könne, aber bitte nur dann, wenn es auch wirklich wisse, worum es in dem Lied gehe. Beifall und Begeisterung ja, Bewusstsein bitte auch. Wer Bab live erleben will, muss außer Eintrittsgeld auch noch einiges an Fahrtkosten springen lassen. Bab spielt am 8.7. in Bochum und am 13.7. in Bonn. Und das sind die Jungs mit 10. Juni. Sie hören immer noch Radio Schleswig-Holstein. Wer mal wieder auf ein Festival will, das ist auch überhaupt kein Problem. Nur mal wieder tief im Süden, direkt am Weißwurst-Äquator, nämlich in Nürnberg. Da gibt es am 30. August jede Menge Monster, und zwar Monsters of Rock auf Deutsch, Ozzy Osbourne und die Scorpions. Also wer auf Heavy Musi abfährt, am 30.8. in Nürnberg, da geil das ab. Can't get enough. Und wenn Sie auch noch nicht genug kriegen können, am 5.7. gibt es ein Festival in Dinkelsbühl mit Graham Parker, Jethro Tull und Status Quo. Hier sind sie mit Rollin' Home. Ja, also die Platte, die eiert, ich merke das schon, fürchterlich Rolling Home, okay, da wird sie weggesifft. In Paderborn ist aber nämlich auch am 9.7. der Bär los, das wollte ich nochmal erzählen. Außer Bab spielen Wolf Mahn, Purple Schulz und die Hesse sind natürlich auch dabei. Den Rodger Monotones wird ja oft nachgesagt, sie seien eine Dialektband, die sowieso keiner versteht. Und was sagen die Rodgaus selbst dazu? Hören Sie selbst. Wir sind keine Dialektband, wollt ihr das endlich euch? Haben Sie Sonntag zwischen 2 und 3 schon was vor? Nee? Na, dann habe ich einen ganz heißen Tipp. Da gibt's bei RSH nämlich Platt ab. Die Hits der Schleswig-Holsteiner für die Schleswig-Holsteiner. Platt ab! Es ist genau 19:30 Uhr, Radio Schleswig-Holstein mit Verkehr und Wetter. In Schleswig-Holstein und Hamburg gibt es keine Verkehrsstörung. Aber eine Suchmeldung wurde uns von der Polizei durchgegeben, die wir wiederholen. Der kleine Dennis Jastrow wird seit heute etwa 14.30 Uhr vermisst. Dennis ist 5 Jahre alt und wohnt in Itzehoe. Er ist blond, etwa 1,10 Meter bis 1,20 Meter groß und trägt vermutlich nur eine rote Badehose. Wer ihn sieht, soll bitte eine Nachricht an die nächste Polizeidienststelle geben. Und zum Wetter? Nachts liegen die Werte zwischen 11 und 15 Grad. Morgen früh wird es wieder sonnig, warm und trocken mit Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad. An der Westküste gibt es zuerst noch etwas Nebel, aber im Laufe des Vormittags wird es zunehmend sonniger. In diesem Fall möchte ich auch noch mal Schüler sein und an den Strand flitzen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und erholt euch gut. Uhr und Sie hören immer noch RSH, Sade, den Tourneeservice und Sabine Vesper. Also Purple Schulz, Herbert Grönemeyer, Bab und Wolf Mahn führen die Liste der Gruppen an, die am 26. und 28. Juli vor der Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf spielen wollen. Die Gage fließt dann auch nicht in die Taschen der Künstler, sondern wird der Demonstrationsbewegung und Bürgerinitiativen zur Verfügung gestellt. Prominenter Moderator ist übrigens Udo Lindenberg. Und zum Einstimmen spiele ich einen Titel, dessen Hauptthema, nämlich die Liebe, gegen fast alle Zipperlein hilft. Purple Schulz mit, na, ich glaube, die Jungs, die können sich auch selbst ansagen. Verliebt die Jungs. 19.41 und Sie hören immer noch RSH mit dem Konzertservice und weiter geht's mit einem absoluten Sahnekonzert. Wer rührt schon auf der Bühne wie ein Hirsch in der Brunftzeit? Nein, es ist nicht Ulf Hagge mit Platt ab. Das kann nur der dauerheisere, erotische Grenzfall mit der Ananasfrisur bringen, Mr. Rod Stewart. Seine Konzerte sind reinste Augen- und Ohrenweide und die Mädels, die erschauern von seiner Sandpapierstimme. Naja, und ich übrigens auch. Der Vollblut-Rocker jobbte übrigens nebenher mal als Totengräber, was ihm aber heute wohl niemand mehr ansieht. Der blonde Bube ist nicht nur in den Schlagzeilen der Musikpresse, sondern auch in der Yellow Press häufiger Gast. Seine Beziehung zur schwedischen Schauspielerin Britt Ekland war ein gefundenes Fressen für die Journalisten. Und dieses Wundertier ist sogar auch für uns Fischköppe gut zu erreichen. Rod Stewart spielt am 12.8. in Hamburg und für die, die es gar nicht mehr erwarten können, auch schon genau einen Monat früher in Dortmund. Also nix wie hin, vielleicht sehen wir uns. Naja, und das ist der Meister mit Do You Think I'm Sexy und Wie. Ich drehe ab, wenn ich diesen Titel höre. Susan Vega mit Malene on the Wall. Even if I am. Eine super Platte finde ich, Malene on the Wall von Susan Vega. Und ich habe noch ein Highlight für Sie, nämlich Level 42 ist unterwegs. Und zwar im Rahmen des 86er Open Air Festivals am 26.06. in Berlin und am 19.07. in Köln. Außer Level 42 machen noch mit Marillion, Queen und Kraft. Und nach Word Machine wäre vielleicht ein Griffel angebracht, denn dann erzähle ich nochmal, was insgesamt an Konzerten läuft. So haben Sie Ihren Griffel startbereit. Ich erzähle nämlich jetzt noch eben kurz, wo Sie überall hingehen können, wenn Sie mal wieder Lust haben, ein Konzert zu sehen. Einmal ist Konstantin Wecker unterwegs und zwar am 23.06. in Weißenburg und am 27.06. in Kaufbeuren. Queen ebenfalls, habe ich schon erzählt, am 28.06. in München, am 1.07. in Zürich und am 21. und 22. Juli spielt Queen in Wien. Rod Stewart ebenfalls, da freue ich mich schon drauf, am 12.07. in Dortmund, 13.07. Stuttgart und Holdriho am 12.08. Rod Stewart in Hamburg. Am 26. und 27.07. gibt es dann das Wackersdorf Festival, sozusagen mit dem Moderator Udo Lindenberg und vielen guten Gruppen dabei. Dann, ich habe es nicht vergessen, nein, Roskilde gibt es natürlich auch, das Highlight hier für uns Fischköppe. Am 4., 5. und 6. Juli mit Eric Clapton, Phil Collins, Madness, Fergal Sharkey, Mezzo Forte, Bab und. Also es wird bestimmt Wahnsinn. Dann das Jübeck Festival Anfang August mit Status Quo, Münchner Freiheit, Lake, Ein Cusick, Ulla Meinecke und das wär's auch schon. Dann, wer in Österreich Urlaub machen will, der kann vielleicht nochmal aus dem Jazzfest Hollabrunn vorbeifahren. Das findet statt am 4. bis 6. Juli. Und mit dabei sind John McLaughlin, Pat Metheny, Keith Jarrett und Aldi Meola. So, Bab ist ebenfalls auf Tour. Am 8.7. in Bochum, am 9.7. in Gelsenkirchen und am 12.7. spielt Bab in Neuss. Festivals gibt's auch jede Menge. Open Air Paderborn am 19.07. in Paderborn mit Purple Schulz, den Rodger Monotons und Wolf Mahn. Das Out in the Green Festival findet am 5.7. in Dinkelsbühl statt und am 6.7. Lorelei. Mit dabei Status Quo und Jethro Tull. Und dann nochmal Monsters of Rock am 30.8. in Nürnberg und am 31.8. in Mannheim mit Ozzy Osbourne und den Scorpions. So, und ich sag jetzt schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihre Sabine Vesper.